S2, Spielzeit. S2 Extra Kino. Unmögliche Interviews. Eine Biene sucht immer Honig. Peter Michel Ladiges interviewt Orson Welles. Geloof dat God op aarde is verschenen, zal... Mr. Welles? Mr. Orson Welles? Hören Sie mich? Muss das so stockfinster hier sein? Wo glauben Sie eigentlich, wo Sie sind? Bloß nicht schon auf Sendung. Mr. Welles, sind Sie jetzt da? Verdammt. Hier wird nicht geflucht. Verzeihung, Verzeihung. Wenn man wenigstens etwas sehen könnte. Bitte. Es werde Licht. Immer schamlos überziehen. Anders kann er wohl gar nicht. Setzen Sie sich. Danke. Ja, aber was? Gefällt es Ihnen so besser? Sir, ich kann Sie immer noch nicht sehen. Und Sie? Glauben Sie etwa, Sie kann irgendjemand sehen? Wir sind doch hier im Radio, wenn ich mich nicht irre. Ja, ja, sicher, ich denke. Also bin ich, Descartes. Wie bitte? Sagen Sie, machen Sie das zum ersten Mal? Von wegen, ich bin schon seit 40 Jahren beim Rundfunk. Da sieht man es mal wieder. Was? Es wird alles nicht besser mit der Zeit. Ich gehe auf die 70 zu. Junge, Junge. Aber meinen Sie nicht, wir müssen langsam anfangen mit dem Interview? Interview? Oh Gott. You may call me Orson. Ich bin Peter. Was soll ich bloß machen? Sie haben mich völlig aus dem Konzept gebracht mit Ihren... Hatten Sie eins? Aber selbstverständlich, ich habe doch meine Hausaufgaben gemacht. Und? Noch einmal gelesen, was so über Sie geschrieben wurde. Nur weiß ich jetzt überhaupt nicht mehr, wo oben und unten, wo vorn und hinten. Das wird ein unmögliches Interview. Wir machen das schon. Immer improvisieren. Ich bin total mit den Nerven runter. Tief Luft holen. Gut. Ich gebe Ihnen das Zeichen. Achtung. Action. Verehrte Hörerinnen und Hörer, wir begrüßen heute hier im Studio unseren Stargast, Gaststar Orson Welles. Erinnern Sie sich, der dritte Mann, Ende der 40er Jahre. So lernten wir damals Orson Welles kennen, den Filmschauspieler in der Rolle des Harry Lime. Orson, da hatten Sie selber in Hollywood schon 5 Filme gedreht, darunter Ihre ersten beiden, die inzwischen so berühmt geworden sind, Citizen Kane und The Magnificent Ambersons. Filme, die wir hier in Deutschland erst sehr viel später kennenlernen konnten. Citizen Kane ist der einzige gewesen, den ich hatte machen können, wie ich es auf meine Weise wollte. Sie haben von Beginn Ihrer Schulzeit an am Theater gespielt und Stücke inszeniert. Vorher hatte ich ein Marionettentheater. Sie haben eine unübersehbare Zahl von Radiosendungen produziert. Sie sind auch dem Fernsehen später nicht ferngeblieben und... Schreiben und malen war mir ein ständiges Bedürfnis. Am liebsten habe ich geschrieben. Sie sind als Zauberkünstler aufgetreten. Zauberkunststücke waren das Erste, was ich lernte, mit 3, 4 Jahren. Vielleicht hat sich dadurch mein praktisches Verhältnis zur Kunst entwickeln können. Ob Wunderkind oder Enfant terrible, Ihrem Ruf als Allround-Genie haben Sie immer alle Ehre gemacht. Muss mich das bis in alle Ewigkeit verfolgen? Ja. Ladies and gentlemen, the director of the Mercury Theater and star of these broadcasts, Orson Welles. Mich faszinierte, solange ich denken konnte, was für neue Möglichkeiten sich in der künstlerischen Arbeit noch entdecken ließen. Was man einmal ausprobieren müsste. Wenn man sie ließe. Meine Arbeit reflektieren den Wahnwitz, die Ungewissheit, den Mangel an Beständigkeit, diese Mischung aus Bewegung und Spannung, die mein Leben und unsere Welt bestimmte. Sie haben sich seinerzeit bitter darüber beklagt, zu lange vergeblich darum gekämpft zu haben, künstlerisch unabhängig arbeiten zu können. Dinge auf meine Weise machen zu können. Allzu oft wurden meine Mühen durch kommerzielle Engstirnigkeit ruiniert. Was Sie allerdings nicht davon abhielt, es immer wieder zu versuchen. Wenn man mich ließ, ja. Eine Biene sucht immer Honig. Ums Honigschlecken geht's ihr dabei nicht. 2X2L calling CQ. 2X2L calling CQ. 2X2L calling CQ New York. Is there anyone on the air? Is there anyone on the air? Ossen, Sie sprachen die kommerzielle Seite künstlerischer Tätigkeit an. Oh, im Gegenteil. Ich erwähnte Ihren ruinösen Einfluss. Nun sind Theater, Film, das ganze Schaugeschäft in Ihrer Produktivität zunächst von einem oft beträchtlichen finanziellen Aufwand abhängig. In den seltensten Fällen bekommt man das Geld geschenkt. Wer investiert, erwartet, dass sich die Kosten zumindest amortisieren. Selbstverständlich kann man nur die Mittel einsetzen, über die man verfügt. Das gilt nicht nur für finanzielle Mittel. Man hat sich nach den gegebenen Verhältnissen zu richten, ihnen das Möglichste abzugewinnen. Ich habe stets rückhaltlos meine Kräfte, meine Fähigkeiten, Fantasie und Intelligenz eingesetzt. Das ist es doch, was diese Arbeit so erregend macht. Ich meine, machte. Sind das keine Investitionen? Doch ein großer finanzieller Erfolg Ihrer Arbeiten ist eigentlich immer ausgeblieben. Ich glaube, ein so schlechtes Geschäft, wie die Leute oft behauptet haben, bin ich gar nicht für sie gewesen. War Ihnen denn der Erfolg oder Misserfolg Ihrer Arbeiten vollkommen gleichgültig? Ich habe mich das nie gefragt. Ich war seit je überzeugt davon, es sei korrumpierend, sich um Erfolg bei seinen Zeitgenossen zu kümmern. Und an den Ruhm der Nachwelt zu denken. Nichts ist vulgärer. Ist das nicht künstlerisch ein äußerst elitärer Standpunkt? Im Gegenteil, ein äußerst praktischer. Eine künstlerische Arbeit kann doch nur werden, wenn ich mich ohne Hinter- und Nebengedanken ganz auf sie konzentriere. Wie andere darauf reagieren, kann nicht meine Sache sein. Für die Geldgeber hängt davon allerdings eine ganze Menge ab. Zunächst muss etwas erst einmal gemacht werden. Und das Risiko muss es einem wert sein. Es lässt sich nicht kalkulieren, wie es das kommerzielle Denken gern hätte. Die Frage kann doch nur sein, ob der Einsatz sich lohnt, etwas zu machen. Auch wenn es sich nicht auszahlt? Kann es sich trotzdem lohnen. Als ich nach Hollywood kam, war der Film noch ein ganz junges Medium. Zugleich verfügten die Studios über den höchsten technischen Standard, der sich denken ließ. Es sei die schönste elektrische Eisenbahn, die ein Junge sich wünschen könnte, sollen Sie nach der ersten Führung bei RKO gesagt haben. Ich sah da einen unglaublichen technischen Komfort. Für jede Arbeit wurden die Besten ihres Fachs beschäftigt. Es war längst nicht alles ausprobiert, was an Möglichkeiten in diesem Instrumentarium stecken könnte. Film ist nicht Tomatensuppe, auch wenn beide Konserven sind und in Büchsen vertrieben werden. Dass ich für meinen ersten Film das 18,5mm Objektiv mit seiner extremen Tiefenschärfe wählte, hatte den einzigen Grund, dass noch keiner damit gearbeitet hatte. Das Ergebnis war Citizen Kane, ein Werk, das inzwischen als Markstein in der Geschichte des Films angesehen wird. Wie unangenehm. Stimmt es, dass Ihre Filme nie der Vorstellung glichen, die Sie hatten, bevor die Dreharbeiten begannen? Es ist nicht meine Art gewesen, einen Film bis ins Detail vorzubereiten und dann einfach vom Blatt zu spielen. Mal ehrlich, Ossen, steckt in Ihnen nicht doch ein Abenteurer? Ich hatte in meinem Leben oft die Rolle von Abenteurern zu spielen. Aber verwechseln Sie meine Person nicht mit dem Charakter der Figuren, die meine Körperlichkeit mir erlaubt darzustellen. Aber Sie können sicher nicht bestreiten, dass Sie alles in allem ein ziemlich abenteuerliches Leben geführt haben. Keiner kann bestreiten, dass unser Leben ein Abenteuer ist, auf das man sich einlässt. Ob man will oder nicht. Deshalb könnte ich auch nicht behaupten, es so geführt zu haben, wie es war. Es ist ein großer Bluff, sich einzubilden, unser Leben und der Lauf der Dinge ließen sich durch die Entscheidungen, die wir treffen, tatsächlich steuern. Schon unsere Entscheidungen hängen von so vielen Zufälligkeiten ab. Mir ist mit der Zeit immer klarer geworden, wie unnütz es ist, mir vorzumachen, ich sei Herr der Dinge. Aber mein Leben als das Abenteuer zu akzeptieren, dass es ist, weiß noch lange nicht, ich sei ein Abenteurer. Meinen Sie, es sei Schicksal gewesen? Ganz und gar nicht. Ihr Vater soll Spieler gewesen sein. Soll er das? Mein Vater war Ingenieur. Er war Erfinder, wie man damals sagte. Er und meine Mutter reisten viel. Meine Mutter war Konzertpianistin. Sie haben mich schon ganz früh, mit 3, 4 Jahren, mit auf ihre Reisen genommen. Durch die Staaten und vor allem nach Europa. England, Frankreich, Spanien, Italien. Habe ich kennengelernt, Anfang der 20er Jahre. Deutschland auch? Das auch. Später wurde mir nachgesagt, ich sei vom deutschen Expressionismus beeinflusst. Mir war das alles sehr fremd. Einmal abgesehen von der politischen Entwicklung, die ich erlebte, die teutonische Kunst, hielt ich von jeher für heruntergekommen. Ich habe Goethe nie etwas abgewinnen können. Der wichtigste Autor ist für Sie offenbar Shakespeare gewesen. Seit ich denken konnte. Und das hat einen guten Grund. Zu Shakespeares Zeit war diese moderne Welt noch im Entstehen. Seine Sprache hatte sich gerade erst herausgebildet. Das Bewusstsein älterer europäischer Traditionen war in Stratford noch lebendig. Die Erinnerung an eine mittelalterliche Welt, in der Ritterlichkeit und Großzügigkeit als Tugenden zählte. Ein aristokratischer Standpunkt. Im Gegensatz zu bürgerlich verstanden, ja. Mit dem Verhalten von Herren hat das nichts zu tun. Das kam erst mit der Renaissance auf, der individuelle Egoismus, die Besessenheit von Geld und Macht, diese Figuren wie Faust, alles, was unsere moderne Welt beherrscht und was mir zutiefst unsympathisch war und ist. Berechnung, Hinterlist, Niedertracht, Verrat. Das finde ich bei Shakespeare bis heute am lebendigsten dargestellt. Sie kritisieren in Ihren Filmen eine von Geld und Macht beherrschte Gesellschaft. Ich halte es für die Pflicht eines jeden Künstlers, seine zeitgenössische Gesellschaft zu kritisieren. Ich mag weder das Geld noch die Macht noch das Böse, das die Menschen ihretwegen erdulden. Aber es ist besser, einen Mörder in Freiheit zu sehen, als die Polizei zu autorisieren, ihre Macht zu missbrauchen. Wenn man die Wahl hat zwischen Missbrauch der Polizeigewalt und der Straflosigkeit eines Verbrechens, ist das unbestrafte Verbrechen zu wählen. Das ist mein Standpunkt. Sie sind ein ungewöhnlich frühreifes Kind gewesen. Das hört sich an wie eine widernatürliche Entwicklungsstörung. Woher kam denn in Ihren jungen Jahren und vor allem als Kind schon Ihre Vorliebe für die Verwandlung in Figuren sehr alter Männer? Ihre erste Rolle als professioneller Schauspieler in Dublin war Alexander von Württemberg in Jud Süß, ein 60-Jähriger. Ich war ein dickliches Kind. Pummelige Figur, rundes Gesicht, Pausbacken, Stupsnase. Außerdem hatte ich Asthma. Was sollen Sie mehr an passenden Voraussetzungen? Die Geschichte mit Ihrer Nase hat Sie Ihr Leben lang beschäftigt. War es ein ernstes Problem für Sie? Meine Nase ist seit meinem 10. Lebensjahr nicht mehr gewachsen. Als Schauspieler habe ich sie hinter einer falschen versteckt, um mich bei der Darstellung einer Rolle als Person nicht so nackt zu fühlen. Mit Ausnahme von Harry Lime im Dritten Mann. Da sehen wir ihre Nase, wie sie wirklich ist. Wahr, ja, das ist richtig. Mir ging es dabei ähnlich wie Laurence Olivier auch. Eine Veränderung seiner Nase gab ihm mehr Sicherheit in der Rolle. Orson, würden Sie sagen, Sie hatten eine glückliche Kindheit? Ich verdanke meinen Eltern eine sehr privilegierte Kindheit. Aber spielt nicht gerade in Ihrem ersten Film das Motiv der Sehnsucht nach einer heilen Kinderwelt eine zentrale Rolle? Das Motiv ist charakteristisch für die Figur von Kane. Es gehört nicht einmal zu meinen Beiträgen zum Drehbuch. Alles, was dieses Motiv und Rosebud betrifft, geht auf das Konto von Menkiewicz. Ich bin ihm sehr dankbar dafür gewesen. Es heißt, Sie seien, als Sie Citizen Kane drehten, davon überzeugt gewesen, einen Film von so außerordentlicher Bedeutung zu machen. Ich habe keinen Moment daran gezweifelt. Was gab Ihnen diese Sicherheit? Ich hatte die erste Chance in der Geschichte des Films bekommen. Wir hatten für Citizen Kane die besten technischen Voraussetzungen der Welt. Greg Towland, unser Kameramann, und sein Team waren Virtuosen ihres Fachs. Andererseits waren die Schauspieler, der Regisseur, der Produzent, wir alle, waren Neulinge und hatten keine Ahnung, wie ein Film gemacht wird. Und ich hatte das Recht, den Film zu schneiden. Voraussetzung dafür war allerdings der einmalige Vertrag, den Sie mit RKO geschlossen hatten. Sie hatten mir schlicht carte blanche gegeben. Dass ich diese Chance dann auch nutzte, hängt wiederum mit besonderen Umständen zusammen. Machines are close together now and we're ready to attack. Planes circling, ready to strike. 200. There they go. The giant arm raised. Green flash. They're spraying us with flame. 2,000 feet. Engines are giving out. No chance to release bombs. Only one thing left. Drop on them, plane and all. We're diving on the first one. Orson, lassen Sie uns doch auf dieses berühmte und berüchtigte Hörspiel von Ihnen zurückkommen. Sie haben damals in den USA eine Massenpanik ausgelöst. Wir hatten im Herbst 38 bei CBS gerade mit einer neuen Serie unseres Mercury Theater on the Air begonnen. Einmal wöchentlich. Bearbeitungen von Texten quer durch die Weltliteratur. Das Mercury Theater war praktisch die Nachfolge vom Federal. Wir machten zusammen Theater und on the air verdienten wir unsere Brötchen. Wir galten 2 Jahre als das beste Radiodrama in den Staaten. Für den 30. Oktober stand The War of the Worlds von H.G. Wells auf dem Programm. Wir steckten bis zum Hals in unseren Proben für Dantons Tod. Es war eine kostspielige und sehr außergewöhnliche Inszenierung. Bei der Vorbereitung von unserem Radiodrama entpuppte sich der Wels als wenig ergiebig. Wir fanden diese ganzen Geschichten von den Marsianern total idiotisch. Am 29., einen Tag vor der Sendung, saßen wir da und wussten nicht weiter. Das war einfach nicht der Standard unserer Produktionen. So etwas Langweiliges hatten wir noch nie abgeliefert. Ich war völlig verzweifelt. Das Einzige, was uns noch einfiel, war, die Ereignisse zu aktualisieren und in die Staaten zu verlegen und der Sache wenigstens etwas realistischen Anstrich zu geben. Was Ihnen dann ja hundertprozentig gelungen ist. Das Resultat war alles andere als brillant. Wir versuchten, so anständig wie möglich über die Runden zu kommen. Am Schluss der Sendung sollen Millionen von Hörern geglaubt haben, das Ende der Welt sei gekommen. Das erfuhr man erst später. Wir hörten nur, es hätte viele Anrufe gegeben und das Telefonnetz sei zusammengebrochen. Außerdem sei vor dem Studio Polizeischutz aufgezogen. Das kommt schon vor. Wir waren froh, die Geschichte hinter uns zu haben. dachten an nichts anderes als an unsere Danton-Proben und sind schnellstens ab durch die Hintertür. Am nächsten Morgen kamen dann die Nachrichten von dem allgemeinen Chaos. Haben Sie eine Erklärung für das, was passierte? Erklärung? Nein. Es ist viel darüber spekuliert worden. 38 muss wohl ein allgemeines Klima von Spannung und Bedrohung geherrscht haben, das sich auf diese Weise entlud. Natürlich ganz konkret politisch, in Europa, das Großdeutsche Reich. Aber auch vage Ängste. Im Sommer 38 wurde überall verbreitet, eine Kollision von Erde und Mars stünde unmittelbar bevor. Daraus war zwar nichts geworden, aber wer weiß. Vielleicht spielte auch eine Rolle, dass unsere Sendung einen Tag vor Halloween lief. Tatsache ist, dass noch Wochen später Leute in unzugänglichen Waldgebieten versteckt gefunden wurden und dass CBS jahrelang mit Schadenersatzklagen zu tun haben sollte. Vor derartigen Konsequenzen schützte mich Gott sei Dank mein Vertrag. Ich habe immer gute Anwälte gehabt. Aber die Pointe bei der Geschichte mit dem Hörspiel ist eine andere. Ja? Am 7. Dezember 1941, gerade gut 3 Jahre später, wurde bei CBS eine Unterhaltungssendung unterbrochen und ein Sprecher mit belegter Stimme gab die Nachricht von der Zerstörung Pearl Harbors durch die Japaner bekannt. Und wieder wurde der Sender von erregten Anrufen bestürmt. Geschmacklosigkeiten dieser Art könnten Sie sich wirklich sparen. Orson, unsere Zeit geht dem Ende entgegen. Ihre, Peter. Nur eine Frage noch. Bitte? Sie haben einmal gesagt, Acedia sei Ihr schlimmstes Laster. Acedia? Die Trägheit, Apathie. Habe ich mit Sicherheit nie behauptet. Es ist eine Form der Melancholie, des starken Essers, des dicken Körpers. Sie wollen auf meine frühere Gefräßigkeit anspielen. Aber Acedia ist eine Form der Melancholie des Tyrannen. Es ist die Trägheit des Herzens. Bei Dante ist sie das 5. Glied in der Ordnung der Hauptsünden. Zu ihr gehört die Untreue, Gesinnungslosigkeit, Verrat. Ich bin nie ein Tyrann gewesen. Glauben Sie, ein Tyrann liebt Improvisation? Da hat wieder mal einer meine Person mit den Rollen, die ich spielte, verwechselt. Ja, sonst hätte Marlene Dietrich auch schwer über Orson Welles sagen können, jedes Mal, wenn ich ihn sehe und mit ihm spreche, ist mir zumute wie einer Pflanze nach dem Regen. Oh. Das ist nichts weiter als typisch für Marlenes überwältigende Liebenswürdigkeit. Orson Welles, wir danken Ihnen für das Gespräch. Unmögliche Interviews. Eine Biene sucht immer Honig. Peter Michel Leidiges interviewt Orson Welles. Cut. Das hätten wir geschafft. Sehen Sie, war doch gar nicht so schlimm. Oh. Oh, ja! Ah, Genghis Khan, der große Herr der Tataren. Gegrüßet seist du. Da geht er hin. Es sprachen Peter Michel Leidiges, Peter W. Jansen, Orson Welles, Hans Fieprächtiger, Ton Norbert Klövekorn, Schnitt Christiane Köhler, Regie Ulrich Lampen. Sie hörten eine Produktion des Südwestfunks aus dem Jahre 1995.